Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 519. Es war einmal. Tja, ach, war das ein Einrichten früher bei den neuen Android-Geräten. Das war so schön, ja. Man stellt sich vor, man hat ein neues Android-Gerät, gibt sein WLAN an, seinen Account. Dann wartet man und alles war so, wie es vorher auf dem alten Handy war. Warum? Warum geht das nicht mehr? Hab gestern ein Handy eingerichtet von Samsung für jemand. Das war also wirklich, das hat so lange gedauert, weil man alles manuell machen muss. Und natürlich waren auch die Einstellungen dann nicht vorhanden. Ja? Es war wirklich eine Katastrophe. Und da muss ich schon sagen, das ist wirklich übel. Also bei meinem Your Way war das so, ich bin sogar gefragt worden, welche App ich übernehmen will und welche nicht. Da ging das noch so. Allerdings war das auch, als ich das bekommen habe, noch zwei Betriebssystemversionen vorher. Zwischendrin gab es aber auch schon mal Probleme. Das Pixel hat es, glaube ich, noch nie gemacht, wenn ich das richtig weiß. Also es scheint auf jeden Fall da ziemliche Unterschiede zu geben zwischen den einzelnen Geräten mittlerweile. Und woran das genau liegt, weiß ich nicht. Ich habe auch geguckt, dass automatisches Wiederherstellen auch aktiviert war. Aber tja, ziemlich übel das Ganze. Und deswegen muss ich schon sagen, das ist eine deutliche Verschlechterung zu den Anfängen bei Android. Ich kann mir schon vorstellen, warum das sich so entwickelt hat, weil sicherlich einige Leute das genau nicht haben wollten und waren dann entsetzt, dass sie einen alten Schmodder vom alten Handy alles auf dem neuen hatten, aber das war mal ein echtes Verkaufsargument, ja, ein richtiges Verkaufsargument, dass man gesagt hat, okay, man verliert das andere Handy oder es geht nicht mehr, es geht kaputt. Einfach ein neues Handy holen, den Account eingeben und schon, wupp, ist alles wie auf dem alten Handy und man kann einfach so wieder weitermachen. Zeitersparnis, effektiv, wunderbar. Aber jetzt, nein, einen Tag einrichten und es ist immer noch nicht alles so, wie es vorher war. Naja, das ist mir jedenfalls aufgefallen gestern und es war wieder mal eine frustrierende Erfahrung. Aber weiter geht's, noch was anderes, was ich eigentlich auch mittlerweile schon als ziemlich frustrierend empfinde. Ja, ihr wisst ja, ne, die dauernden Wechseln bei den Google-Chat-Diensten. Einmal wird was integriert, vor allem Gmail. Dann wird's rausgenommen, dann wird was Neues integriert, dann wird das wieder rausgenommen. Und jetzt ein neuer, also wieder mal, ne, neuerlich ist es, Entschuldigung, ich mag's kaum sagen, ja, Google Meet wurde jetzt in die Mobile-App von Gmail eingebaut. Mal wieder, ne? Also ich halte das ganze System ja für sehr fraglich. Google Meet ist bei mir ein No-Go. Ja, aber nicht nur aus marketingtechnischen Gründen, sondern auch, weil das hier also für Business-Kunden lanciert wurde. Man hatte Hangouts ja für Privatkunden auf das Abstellgleis gezogen. Meets und Chat dann für Business-Kunden bereitgestellt. Und jetzt kommt das wieder zurück zu den den Privatkunden offenbar. Ja, naja, zumindest zum Teil, weil es wird da eine G Suite gebraucht. Ja, aber es wird immer mehr für den Privatkunden eben schmackhaft gemacht. Ich sag eigentlich gar nichts mehr dazu. Ne? Zumal man ja auch noch, das muss man ja auch mal vorstellen, noch Google Duo hat. Ja? Eine ziemlich gute, von der Qualität her zumindest, eine gute Video-Chat-App. Ne? Aber okay, gut. Ja, nee, Google Meet ist natürlich, das ist ja nicht Google Duo, also Google Meet ist viel, viel umfangreicher, das ist für Business-Kunden, ne, also, ne. Ja, yep, genau. Und genau diese dumme Unterscheidung ist genau das, was mich tierisch aufregt. Und jetzt nutze ich weder Duo noch Meet und fertig. Android-Entwickler müssen sich jetzt bald entscheiden, ob sie für F-Droid oder für Google, für den Google Play Store verkaufen wollen. Ich befürchte, da wird natürlich die Entscheidung deutlich zugunsten des Play Stores ausfallen, leider. Hintergrund ist der, dass die neue Billing-Bibliothek, ja, die Schnittstellen enthält, nicht mehr Open Source ist. Aber der F-Droid Marketplace ist eben klar strikt gegen solche Closed-Source-Systeme, weshalb die dann eben auch nicht mehr in die F-Droid-Apps integriert werden können. Das heißt, entweder müssen jetzt die Entwickler zwei verschiedene Versionen für F-Droid und für Play Store schreiben, oder sie müssen sich für eine entscheiden. Ich finde das leider sehr, sehr schade. Ich selbst kann den Schuldigen natürlich ausmachen, ganz klar ist Google, weil die einfach diese Billing-App jetzt nicht mehr als Open Source anbieten. Das war Open Source, ja. Und jetzt stellen die sie einfach unter einer nicht freien Lizenz. Ist das vielleicht eine Frage an die Rechtsexperten? Ist das überhaupt legal? Darf man das? Ist es wirklich eine komplett neu entwickelte Bibliothek oder basiert die auf Open Source, auf dieser alten Bibliothek, die ja unter Open Source, unter einer Open Source Lizenz freigegeben werden kann? Welche Open Source Lizenz ist das gewesen? Das ist natürlich zu hinterfragen, aber ich schätze mal, die Rechtsabteilung von Google hat das alles gecheckt. Nur hilft das jetzt alles nichts. Vielleicht ist da noch was anderes im Hintergrund, was da schwelt, ja, aber eins steht jedenfalls fest, ich werde natürlich F-Droid treu bleiben und immer mehr Leute müssen Stores wie F-Droid, APK Pure und so weiter treu bleiben, denn die haben gar keinen Play Store mehr. So, next. Ja, das ist das ist doch was Interessantes. Wir haben heute einige Huawei-Nachrichten. Eine davon ist zum Beispiel, dass die Telekom jetzt hier bei uns Milliarden Kosten fürchtet, wenn eben hier Huawei tatsächlich gebannt werden sollte. Immer wieder wird übrigens dieses Szenario durchgespielt. Man hat eigentlich schon hier klar gemacht, in Deutschland wird es nicht gebannt, aber offenbar sind da immer noch ein paar amerikanische Quertreiber, auch in Reihen der Deutschen, ne? Ich sage nur so, da gibt es so jetzt gerade einer, so der hat doch jetzt gerade so einen Skandal am Laufen, ne? Namen werden nicht genannt, um die Unschuldigen zu schützen, ne? Aber würde es mich nicht wundern, wenn da noch so ein paar mehr auf der Gehaltsliste der Amerikaner stehen würden. Ja, auf jeden Fall ist egal. Bisher gibt es keinen generellen Ban von Huawei. Trotzdem macht die Telekom klar, dass sie das viele Milliarden kosten würde. Ja, 3 Milliarden Euro würde das die Telekom kosten, wenn Huawei ausgeschlossen würde vom deutschen 5G-Markt. Und bis zu 5 Jahre könnte es dauern, um das Ganze wieder aufzuholen. Also, wie ich schon vorher gesagt habe, man würde sich in die zweite Klasse einreihen, wenn man hier Huawei bannen würde. Auch in den USA wird es immer deutlicher jetzt. Es gibt sogar wieder Entschärfungen bei diesem Ban, ja, der USA, hier ganz aktuell auch die Nachricht, dass jetzt die Vereinigten Staaten doch wieder mehr Firmen erlauben, direkt Netztechnik von Huawei einzusetzen und zu kaufen. Warum? Weil sie keine haben, keine eigenen, die auch nur annähernd in derselben Liga spielt, wie Huawei die liefern kann. Und um sich selbst eben nicht zur zweiten Klasse zu degradieren, hat man eben das jetzt erlaubt. Da sollten doch die europäischen Staaten ganz genau hinschauen, ob sie sich selbst von den Amerikanern so unter Druck setzen lassen, dass sie sich selbst in die zweite Liga befördern, was die Netztechnik betrifft, aber gleichzeitig die USA trotzdem mit Huawei Geschäfte macht, um sich den Platz in der ersten Liga zu sichern. Ja, das wäre doch ein taktischer, eine taktische Meisterleistung von den USA. Ja, man suggeriert den Alliierten, ja, hier seinen Freunden, man ihr dürft auf gar keinen Fall bei Huawei kaufen, Huawei ist böse, dann kauft man selbst bei Huawei und hat einen technologischen Vorsprung. Ah, das ist ja wohl der Hammer. Ich hoffe, die deutschen Politiker sind nicht ganz so blöde, um diesen Trick nicht zu durchschauen. Ja, also sowas Unglaubliches. Naja, okay, wie auch immer, da geht es sowieso immer hin und her. Währenddessen geht's natürlich weiter, aber es kommt noch einige Neuigkeiten auf technischer Basis von Huawei. Und da werden wir noch einiges heute drüber hören. Denn nicht nur bei der Netztechnik ist ja Huawei immer wieder voraus der Konkurrenz. Aber vielleicht mal so zwischendrin zu etwas nicht ganz so Wichtigem. Naja, obwohl, so wichtig, so unwichtig ist das gar nicht. Und zwar Pokémon Go sollte ja auf einmal nicht mehr lauffähig sein für 32-Bit-Android-Geräte. Das wurde angekündigt. So hätte man sich auf die 64-Bit-Entwicklung stärker konzentrieren können. Da bin ich übrigens sehr dafür. Es kann ja nicht sein, dass man immer alte Technik extrem lange unterstützen zu, auf Kosten von der neuen Technik. Das heißt, hier könnten schon viel mehr Sachen integriert sein. Nicht umsonst übrigens kommen immer wieder Pokémon Go Funktionen zuerst für iPhone und dann für Android, weil man sich eben bei Android um sogar noch um verschiedene Plattformen kümmern muss. Ja. Und das wollten die etwas optimieren. Aber offenbar, ja, auf Reddit hat man wieder hier Revolution geübt und Niantic hat offenbar da sogar noch hingehört und hat jetzt erstmal diese für die August geplante Einstellung des 32-Bit-Supports jetzt erstmal ausgesetzt, bis auf weiteres, ja. Von daher, tja, ihr könnt froh sein, ihr Leute mit den Uraltgeräten, ihr könnt weiterhin Pokémon Go spielen. Vielen Dank auch, ja, dass ihr die Entwicklung für die neuen Geräte aufhaltet. Wunderbar, danke. Gut, weiter geht's. Hier haben wir noch ein Phone, das definitiv zur neuen Riege der Geräte gehört, zur Hightech. Ja. Ich sag nur, man darf nicht vergessen, ja, bei all diesen Geräten, die ich immer wieder vorstelle von Oppo und Realme und jetzt auch Ukitel und so weiter und so weiter, darf man nicht vergessen, dass es immer noch ein paar Player gibt, die auch günstig produzieren und eigentlich altbekannt sind, aber die momentan so ein bisschen still geworden ist. Ne? Und zwar beispielsweise das Asus Republic of Gamer Free Phone. Ja? Also es ist ja schon die dritte Ausgabe dieses ROG, ja, ROG, Republic of Gamer Phone von Asus. Und jetzt sind hier neue Daten aufgetaucht von diesem Modell. 12 GB RAM, Android 10, Snapdragon 865 und zwar massiv übertaktet. Wahnsinn. 5800 mAh Akku, 6,59 Zoll Screen mit OLED-Display, 144 Hz Bildwiederholfrequenz, Full HD Plus Auflösung, 30 Watt Fast Charging, 64 Megapixel Hauptkamera und 13 Megapixel Dual Kamera, natürlich auch eine Selfie Kamera, 13 Megapixel. Somit hat man hier einiges wieder an technischen Daten gezeigt und der erste AnTuTu Test ist auch ja, stolze 646.310 Punkte. Wow. Nicht so schlecht. Ja. Das Einzige, das oder Moment, bisher war das höchste Gerät mit dem Snapdragon 800 oder das beste Gerät mit dem 865 das Oppo Find X2 Pro. Und hier werden jetzt über 40.000 Punkte mehr erzielt. Und deswegen geht man eben auch, oder weiß man auch, dass die sehr stark übertaktet ist, dieser Prozessor. Normal sind 2,84 GHz. Dieser Rechner, dieser Prozessor in dem Gerät läuft auf 3,09 GHz, also ordentlich erhöht. Übrigens, es gibt noch eine. Moment, jetzt muss ich gerade mal schauen. Es muss auch noch eine Version geben, die ist nämlich bei Antutu drin, die hier getestet wurde. Die hat nämlich sogar 16 GB Speicher und 512 GB, nein, halt 16 GB RAM und 512 GB interner Speicher. So, jetzt mache ich selbst schon was. Das ist schon nicht schlecht und man sieht hier, dass Asus auf jeden Fall mitmachen will gegen oder mithalten will mit diesen Top-Modellen momentan, die von, naja, sag ich mal, bei uns relativ unbekannten Firmen auftauchen. So, das Honor X10 Pro ist ebenfalls aufgetaucht und hat einen Kirin 985 an Bord und ein 6,53 Zoll OLED-Screen. Interessant, dass das hier mit einem Kirin 985 rauskommt. Ja. Wundert mich, aber die Verwirrung von diesen verschiedenen Honor X10 Modellen ist auch momentan sehr, sehr hoch. Von daher wäre ich da noch skeptisch, so lange, bis eben alles tatsächlich zu haben ist. Ja, wobei da scheint es wohl keinen großen Zweifel mehr dran zu geben. Es gibt Geräte mit 6 GB, 8 GB und 128 GB, 256 GB Speicher. Und ja, so kann man also erwarten, dass das sehr interessant wird. Auch ein anderes Gerät ist hier in dieser Honor X10-Reihe, das X10 Max. Das soll am 2. Juli auch kommen. Also Pro und Max sind verschiedene natürlich, klar. Das ist besonders groß, das hat 7,09 Zoll Display und einen fantastischen Color Gamut, der ist nämlich weiter als normalerweise. Hier hat man einen, man nennt es DCI-P3 White, ja, Color Gamut. Und damit sind, ja, wie soll man das sagen, das Farbspektrum ist einfach größer. Ja, wie sich das dann in der Tat auswirkt, ja, wird sich dann erst zeigen. Nicht, dass sich das wieder zum neuen Falschfarben-Display entwickelt. Aber mal gucken, mal sehen. Das Teil soll, wenn alles, wenn das tatsächlich stimmt, mit einem MediaTek Dimensity 800 Prozessor ausgeliefert werden. Ich bin ehrlich gesagt, es ist hier ein wirkliches Durcheinander momentan, muss man sagen, zwischen den einzelnen X10 Modellen und warum, ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz verstehen. Ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass es also verdreht wurde, ja, diese Angabe, dass das Pro vielleicht den Kirin 985 drin hat und das, dass das Max 985 drin hat, seht ihr? Und das Pro vielleicht den Dimensity 800, weil das ist nicht der High-End-Prozessor von MediaTek, das ist der 1000, ja, 1000L, nein, 1000 und 1000L, genau, aber dein 800 SoC ist jetzt nicht top of the line, ja, also da weiß ich jetzt auch nicht genau, was da der Hintergrund ist. Okay, wir werden sehen, es dauert halt noch etwas. So, wer sich dafür interessiert, übrigens, wie man besser Fotos machen kann mit oder ohne einen Blitz und überhaupt mit den manuellen Einstellungen, die man bei den meisten Kamera-Apps mittlerweile einstellen kann, nämlich diese Pro-Einstellung, habt ihr bestimmt schon mal gesehen bei euch, da kann man wirklich viel, viel machen. Zuerst schreckt das ab, weil man so viel einstellen kann und weil, wenn man hier, ja, sag ich mal, Einstellungen macht, ohne zu wissen, was man tut, dann die Ergebnisse eher grausam sind als besser. Und trotzdem kann man mit diesen Einstellungen unglaubliche Fotos machen, was man nie gedacht hätte, dass so ein Smartphone kann. Ja, und deswegen, da gibt es ein paar Tipps hier. Zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen der ISO-Einstellung, der Blende und der Verschlusszeit, die alle bestimmen auch die Helligkeit des Bildes, aber haben andere Auswirkungen auf die Qualität des Bildes. Und da kann man zum Beispiel einiges ändern. Und wenn ihr Englisch könnt, guckt euch mal den Artikel an. Das ist wirklich ganz umfangreich, was dort erklärt wird. Nein, HTC gibt nicht auf. Es ist jetzt tatsächlich sogar noch ein anderes HTC aufgetaucht. Ich habe ja schon letzte Woche vom HTC Desire 20 Pro gesprochen. Jetzt ist aber noch ein anderes aufgetaucht, das HTC U20 5G. Ja, auch das ist hier ein Midrange-Gerät. Allerdings ein bisschen besser, meiner Meinung nach, als das Desire. Das hat ein 765er Snapdragon drin. Ebenfalls dann 5G, 8 GB RAM, 256 GB Speicher, 5000 mAh Akku, 18 Watt Fast Charging, und das hört sich doch zumindest mal ganz gut an dafür. Ein 6,8 Zoll Display ist auch groß genug. 48 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkel und 2 Megapixel für die Tiefenkamera und Makroaufnahmen. Auch das schön. Und ja, damit ist es auf jeden Fall eins der besseren Midrange-Geräte, definitiv. Alles hängt dann natürlich wieder vom Preis ab, das ist klar. Naja, das Desire ist ja so bei etwa $300 angesiedelt. Hier sagt man $640. Ich weiß halt nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu teuer ist für den Midrange-Bereich, auch wenn es hier eins der besseren Midrange-Geräte ist. Ja. Mich wundert auch die Kombination, also 256 GB deutet ja momentan eher auf ein High-End-Gerät, aber der Snapdragon 765G definitiv nicht. Ja, vielleicht hat man da aus Not wegen der 5G-Versorgung das genutzt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich ordne das als Midrange-Gerät ein und deswegen sind diese $640 auch nicht so ohne. Ja, aber es ist jedenfalls ein besseres Ding, meiner Meinung nach, als das Desire 20. Da war ich ja wirklich schockiert, dass es HTC damit probiert, aber vielleicht haben sie etwas mehr Erfolg mit dem HTC U20 5G. Das Motorola Edge hat hingegen immer wieder jetzt solche Display-Probleme. Sogar Austauschgeräte kommen mit demselben Fehler wieder zurück. Es ist nicht das erste Mal, seit dass Motorola-Geräte von diesem von so einem Display-Problem betroffen sind. Aber für ein Gerät, das über $1000 kostet, ja, es ist schon eine bittere Geschichte. Und vielleicht sieht man auch da schon, dass die Anbieter wie eben Realme, Oppo und so weiter und sogar die kleinen Unbekannten mittlerweile die Großen schon abgehängt haben, ja, in Sachen Verlässlichkeit beispielsweise. Das ist etwas, was man gar nicht so erstmal so wahrnimmt, weil man sich eben doch von großen Namen blenden lässt, immer wieder, ja, weil, wisst ihr, wenn sich erstmal sowas festgesetzt hat, dann ist es ziemlich schwierig, das wieder wegzukriegen. Deswegen können Firmen wie eben auch Motorola, Samsung, Apple beispielsweise, vieles, ja, sagen wir mal, machen oder durchgehen lassen, was eben andere Firmen, die eben nicht so einen großen Namen haben, nicht machen können. Ja, das ist ziemlich problematisch immer, aber ich glaube, so funktioniert eben die Menschheit. Ja, man will es glauben. Ja, I want to believe. Ja, das ist immer so eine Sache. Und ja, bevor wir jetzt hier dazu kommen, dass ein Smartphones eine X-Akte ist, ja, kommen wir lieber, gehen wir lieber weiter zu Sony. Xperia 10.2 wird hinzugefügt zu dem Open Devices Program. Das sind gute Nachrichten für Modder. Und bringt dann natürlich auch wieder ein Gerät in die Reihen derer, die dann auch ohne Google-Dienste laufen können. Ja, denn es wird sicherlich dann nicht so arg lange dauern. Ich bin zu optimistisch, ich weiß. Aber es wird auf jeden Fall theoretisch möglich sein, ja, dass da dann Custom-ROMs drauf laufen werden. Und damit hätte man wieder ein etwas aktuelleres Gerät, mit etwas mehr Power, was man dann eben mit solchen offenen Systemen dann nutzen könnte. Ja. Hintergrund ist der, dass eben der Bootloader mittlerweile also grundsätzlich eigentlich bei den Firmen gesperrt sind. Das ist der Grund, warum eben meistens nur die alten Geräte, die eben einen entsperrten Bootloader haben, hier genutzt werden können bei sowas. Aber Sony hat da, finde ich, einen richtigen Schritt getan und habe das jetzt eben zu diesem Open Devices Program hinzugefügt. Das ist nicht schlecht. Das Huawei Enjoy 20 Pro ist jetzt auch komplett enthüllt worden von den Spezifikationen. Ja, nicht schlecht, dass die jetzt immer hier rauskamen. Was ist so besonders daran? Dieses Enjoy 20 Pro wird ebenfalls mit dem MediaTek Dimensity 800 ausgestattet sein, ja. Das ist auch interessant, ja. 6,5 Zoll Display, das Enjoy 20 Pro, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz, 16 Megapixel Selfie-Kamera, hinten sind es 48 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel und 2 Megapixel Module für Ultraweitwinkel und Makroaufnahmen. Das Gerät wird einen 4000 mAh Akku haben mit 22,5 Watt Fast Charging Funktion. Der Fingerabdruckscanner ist auf der Seite angebracht. 5G Support und 3 Farben werden erhältlich sein. Die Preise werden bei dem Gerät erwartungsgemäß recht günstig sein. Wie günstig, weiß man leider noch nicht, aber da dürft ihr euch schon mal gespannt oder dürft ihr euch schon mal drauf freuen, dass die wohl am unteren Ende des Möglichen drin sind. Also nicht schlecht. Aber klar, für mich ist das natürlich nichts, ne? Aber ich denke, dass das durchaus mit dem zu erwartenden Preis seine Abnehmer finden wird und schlecht hört sich das hier auch nicht an. Ich muss echt mal gucken. Ich habe ja in letzter Zeit immer wieder von diesem Ugitel WP7 gesprochen und habe da gesehen, das hat ja ein Helio P90 CPU, Ich mag ja MediaTek eigentlich von den Prozessoren. Allerdings der P90, da muss ich mal gucken, ist das nicht ein älteres Modell? Ich glaube nämlich, dass dieser Prozessor auch in der oberen Ende der Midrange-Geräte sind. Ja? Also so in etwa bei dem Snapdragon 700 rum, dass das ungefähr so in dieser Kampfklasse sozusagen ist. Und damit, ja, würde das ein Midrange-Gerät sein, das UQTEL WP7. Obwohl es eben auch einige Features hat, was man im High-End-Bereich wohl eher suchen würde. Die Ausstattung ist okay. Es hat eben auch diese Infrarot-Nachtsichtkamera drin. Ja, das ist natürlich wieder eine Sache. Könnte das mein Hauptgerät werden? Ja oder nein? Das ist die Frage. Zum Vergleich zum Honor View 20 würde das dann schon prozessormäßig einen Rückschritt bedeuten. Ja. Das muss man wohl sagen, aber ja, mal gucken. Ich muss das wohl auch mal ausprobieren. Ja. Ukitel, hörst du mich? Nein. Die hören es mich nicht. Gut, dann gehen wir gleich weiter zu dem nächsten Punkt. Was steht denn hier auf meiner Liste? Ja, wir bleiben bei Huawei. Es gibt jetzt einen Update-Plan für EMUI 10.1 beziehungsweise für Honor-Geräte Magic UI 3.1 und zwar für die internationale Version, also auch für die Geräte, die in Deutschland verkauft wurden. Und jetzt Trommelwirbel. Diesen Monat wird noch angefangen. Richtig, bis Ende Juni wird noch angefangen mit der offiziellen Verteilung der neuen UI von Huawei. Und hier ist auch das Honor View 20 genannt, das Honor 20, 20 Pro, Honor View 30 Pro. Bei den Huawei-Geräten ist es das Huawei P30, P30 Pro, die ganze Mate 20-Reihe, das Nova 5T, Mate XS, P40 Lite, Nova 7i, Mate 30, 30 Pro, 30 Pro 5G, MatePad Pro und MediaPad M6. Das ist eine gute Nachricht für die Leute auch außerhalb Chinas. Die bekommen diese neue UI. Und ich kann euch sagen, diese Magic UI 3.1 beziehungsweise EMUI 10.1 wird mehr Änderungen haben, wird vermutlich interessanter sein für die Huawei-Nutzer als das Update auf Android 11. Ja, das ist nicht das Update auf Android 11. Ganz klar kann es ja auch gar nicht sein. Ja. Aber da werden einige neue Funktionen hinzugefügt werden, unter anderem auch standardmäßig ab dieser Version wird standardmäßig ein Videochat-System von Huawei integriert werden. Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, der ist nämlich schlecht. Ach, meine Güte! Oh mein Gott! Mensch! Heute ist aber wirklich schlimm. Oh Gott, wenn ich schon in Englisch anfange zu fluchen, dann ist es wirklich übelst. Nein, es kommt dieser Videoservice MeTime, Videochat-Service, ja. Es wird kommen der Cilia Voice Assistant. Genial! Ein neuer Voice Assistant, von dem verspreche ich mir sehr, sehr viel, ja. Allein schon wegen dem Namen. Und auch die Erweiterung von Huawei Share. Ja. Das wird alles sehr, sehr spannend werden. Wie gesagt, hiermit werden mehr interessante Funktionen gebracht als beim Wechsel von Android 10 auf Android 11. Spannend, spannend. Und wie gesagt, diesen Monat wird es noch ausgeliefert werden, also zumindest wird es anfangen. Es dauert ja immer ein bisschen, das Zeitfenster ist da immer ein bisschen gestreckt. Und sehr schön, dass immer noch das Honor View 20 beispielsweise hier mit drin ist. Das Honor View 10 ist hier allerdings nicht mehr genannt. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Ganz klar, bisher wurde auch das Honor View 10 immer wieder geupdatet. Aber was jetzt noch nicht ist, kann noch kommen, weil Auch Huawei macht das auch immer in so Blöcken. Es kann durchaus sein, dass wenn hier diese Geräte geupdatet sind, dass dann doch noch das Honor View 10 quasi nachgereicht wird. 100% drauf verlassen würde ich mich allerdings nicht. Also, Cilia bin ich gespannt, auf MeTime und auf die neuen Huawei Share-Funktionen. Ich warte ja immer noch drauf, dass man zum Beispiel direkt mit dem Huawei-Gerät zum Beispiel auf Amazon Echo streamen kann. Ja, das wäre eine schöne Geschichte. Also systemweit. So. Vielleicht noch was. Huawei hat auch ein Patent beantragt für ein zweites Display auf der Rückseite. Ja, komischerweise, das wird eigentlich schon erwartet beim Mate 40. Ja, keine Ahnung, ob das dieses Patent auch sein soll dafür oder ob das auf einem anderen Handy angewendet werden soll, dieses Patent. Allerdings müssen wir auch sagen, wenn so ein Patent eingereicht wird, heißt das ja noch lange nicht, dass es auch tatsächlich schon in absehbarer Zeit dann umgesetzt wird. Ja, oftmals werden Patente auch beantragt, nur so, um das Patent zu haben, obwohl sich die Firma noch nicht sicher ist, ob sie das überhaupt jemals bauen werden. Ja, also das ist noch unklar. So, was haben wir denn hier noch? Weil wir eben gerade schon vom Huawei Mate 40 gesprochen haben, da soll hier eine komplett neue Kamera-UI genutzt werden. Und zwar hat ja dieses Mate 40 abgerundete Displays, also ein abgerundetes Display oben, ne, unten komplett, so dass die Steuerung auch quasi am Display gemacht wird, an der Seite, also quasi im Display emulierte Buttons. Ne? Und das zählt auch für die Kamera. Und damit lassen sich wirklich interessante Sachen machen. Wie bei einer normalen Digitalkamera hat man nun den Auslöser oben auf dem Smartphone. Das ist der Rand. Ja? Und offenbar, so suggeriert es zumindest erste Fotos, kann man das dann auch halten. Also quasi das Display halten mit dem Daumen auf dem Display, ohne dass dann was verändert wird und oben wird ausgelöst. Ich muss sagen, wenn das wirklich so funktioniert, wie das jetzt hier so aussieht, dann finde ich das wirklich genial. Ja, weil das ist das größte Problem, dass der Button zum Aufnehmen von Fotos rechts oder links, egal, am Display ist. Beziehungsweise die Knöpfe dann oben am Gerät, vor allem für Rechtshänder, nicht zu erreichen sind vernünftig. Ja? Also wenn ich jetzt hier das Handy halte, sind die Knöpfe ja links bei den Honor-Geräten und ich glaube auch bei den Huawei-Geräten und nicht rechts. Okay, ich drücke den Auslöser aber nicht mit links. Dann würde ich nur verwackeln ohne Ende. Ich will den Auslöser mit rechts drücken. Ja? Für Linkshänder ist das natürlich gut. Ja? Die können dann zum Beispiel den Volume-Up-Button belegen. Ja? Das ging ja schon relativ einfach. Und können dort dann als Auslöser quasi das nutzen. Und hier lässt sogar hoffen, dass man hier das auch belegen kann, sodass Linkshänder und Rechtshänder ohne Probleme das switchen können, diesen Button, wo das sitzen soll, umso besser. Ja. Aber auf jeden Fall hält man das Teil mal so richtig fest in der Hand und zwar mit Daumen auf dem Display, ja, und drückt dann eben oben auf den Displayrand auf die Auslösetaste, die eingeblendete. Ja. Richtig cool. Das sind solche Kleinigkeiten. Ich hoffe, dass die eben so kommen. Das wäre eine tolle Verbesserung meiner Meinung nach. Und genau diese Kleinigkeiten machen eben auch ein Top-Smartphone aus mittlerweile. Und ja, mal gucken. Ich hoffe, dass nicht wieder hier jetzt ein Shitstorm losgeht. Ja, im Netz. Ich will aber einen Hardware-Button. Ja, genau. Und ja, ich würde auch gern was anderes haben. Zum Beispiel endlich die Huawei Mobile Services komplett hier bei uns. Der HMS Core 5.0 ist jetzt auch offiziell erschienen, ist jetzt veröffentlicht worden. Und trotzdem herrscht immer noch Unklarheit, wer kann den nutzen, wann kann wer ihn nutzen, können die Geräte dann umgestellt werden, weg von Google hin zu Huawei HMS. Das alles ist nicht klar, wer bekommt den HMS Core 5.0 beispielsweise auch. Ja. Ich würde es euch jetzt gern sagen und alles schon fest raushauen, aber okay, geht nicht. Ja. Jedenfalls wird der neue HMS Core wieder etliche Dienste, die eben vorher in dem Google Core waren, zusammenfassen, Audio, Video, Image, die Grafik-Engine, die Computergrafik darstellen, Augmented Reality, die Positionierungsdienste, also das heißt GPS beispielsweise, Network Positioning, ja, und so weiter, auch die Push-Services wie LBS und Contextual Push wird da drin enthalten sein und viele weitere Verbesserungen, Optimierungen zu der vorherigen Version des HMS Core, also dieser Huawei Mobile Services. Ja. Aber ich will immer noch hier einen Switch haben. Ja, ich will jetzt hier mein Honor View 20 auf HMS umstellen, auf die Huawei Mobile Services und fertig. Das ist das, was ich will, aber ich glaube, da werde ich lange drauf warten. Die einen heulen rum, weil sie keine Google Services haben. Ich will sie nicht und bekomme sie auch nicht. Also letztlich heulen alle. Ach so, also das Black Shark ist vielleicht auch noch zu erwähnen. Xiaomi hat ja immer so ein High-End super Top-Übergerät, das Black Shark. Ja. Und da wird jetzt eine Version kommen, das hier 100 Watt Charging ermöglicht. 100 Watt, jetzt kann man natürlich darüber philosophieren, ist das noch sinnvoll? Ja? Oder nicht? Ich meine, schlecht ist es ja erstmal nicht. Das heißt, man kann das Gerät anschließen, ein paar Minuten ist es voll. Ja? Ist genial, die Vorstellung. Ich frage mich nur, ob das dann nicht doch den Akkus schadet. Und wenn ja, wie schadet es denn Akkus? Sind das normale Lithium-Polymer-Akkus oder sind das spezielle Akkus? Ja, das ist alles eine Frage, die sich halt erst nach vielen Jahren zeigen wird, ja, ob wie sich das auswirkt. Man ist ja grundsätzlich immer mal skeptisch. Schnelle Ladung von Akkus heißt auch, die Akkus halten eben nicht so lange. Generell. Nur pauschal ist es auch nicht so zu sagen. Ja, beispielsweise Akkus in Autos, da hat man dann eben diese Fehlinformationen, dann meint man, okay, also bei solchen Ladenströmen können die Akkus nicht lange halten. Das stimmt aber so eben nicht, die sind optimiert und da macht es auch diesen Akkus recht wenig aus. Hoffen wir, dass auch hier diese Akkus optimiert sind für eine solche massive Flut an Elektronen, die auf die einprasseln, ja. Also es ist schon eine Geschichte, wo ich auch überlege, muss das denn sein? Ich muss sagen, ich habe meine Fast-Charging-Netzteile nie benutzt. Die werden eigentlich noch nicht mal ausgepackt. Ich habe hier meine Multiladestation, die haben maximal 2,4 Ampere bei 5 Volt und fertig. Anders lade ich eigentlich nicht auf. Aber das muss man schon sagen, es ist schon nicht schlecht, wenn man mal überlegt, wie schnell dann so ein Gerät auch auflädt. Selbst so ein aktuelles Gerät wie das, oder was heißt schon ein bisschen ältere Geräte eigentlich, wie das Honor View 20 hier, das ist auch recht schnell voll, ja, mit dem Netzteil, das dabei ist. Aber ich sehe eigentlich keine Veranlassung. Ich lasse das lieber über Nacht dran Und habe damit auch keine Probleme, denn alles, was darüber gesprochen wird, halte ich für Gerüchte. Es ist nicht schädlich, das Gerät über Nacht dran zu lassen. Ich kann es euch nämlich klipp und klar sagen. Ich habe schon so viele Smartphones in meinem Leben gehabt. Und noch nie ist ein Akku von einem Smartphone durch Übernachtladen kaputt gegangen. Es sind überhaupt nur 2 Akkus jemals in einem Smartphone bei mir kaputt gegangen. Und zwar durch Tiefenentladung. Nämlich die abgelegten Geräte, die ich nicht mehr weiter benutzt habe, die ich dann irgendwie vergessen habe, öfters mal zwischenzuladen. Dann waren die Tiefenentladen und das ist das sofortige Aus eines Lithium-Ionen-Akkus. Ganz einfach. Die halten dann nur noch ganz kurze Zeit. Diese Akkus sind kaputt. Aber noch nie habe ich irgendwie eine deutliche Reduzierung des Akkus erfahren durch Übernachtladen, denn das mache ich immer. Bei allen Geräten, bei allen Handys, die ich jemals hatte und nichts passiert. Und wie kann das sein? Wie kann das sein? Das entspricht doch jeglicher Logik, wenn das die ganze Nacht das Ladegerät an ist, dann ist das doch schädlich. Ja? Der Akku ist schon längst voll und es wird immer wieder weitergeladen. Nee, wird nicht weitergeladen. Jedes Billig-Handy hat einen Überladungsschutz drin. Wenn das nicht so wäre, würden die Geräte immer explodieren, wenn sie an einer Ladestation hängen und nicht abgemacht werden. Deswegen hat man einen Sicherheitsmechanismus drin. Das kann man sogar messen. Die Geräte schalten in eine Erhaltungsladung, so dass die nicht mehr weiten, also nicht nochmal sinken, sondern auf 100% bleiben. Und das war's. So, und das ist schon seit vielen, vielen Jahren so, ja, das gehört zu einer Standardausstattung eines Akkus. Wie gesagt, sonst würden die Dinger explodieren, und zwar wirklich explodieren. So, also, lange Rede, kurzer Sinn, ich lade meinen Akku, wie es mir gefällt, wie Pipi Langstrumpf. Was ist denn heute nur los? Ja, der Google Assistant ist vielleicht schuld daran. Der kommt nämlich mit einem neuen kompakten Interface. Und da höre ich wieder die Alarmsirenen schrillen. Ne? Neues kompaktes Interface heißt bei Google, ich streich mal die Funktion zusammen und nichts funktioniert so, wie es vorher mal war. Aber naja, vielleicht sollte ich mich hier auch mal gucken. Vielleicht ist das der einzige Unterschied, dass es jetzt auch im Dark Mode ist. Ne? Es scheint das wichtigste Welt zu sein, der Dark Mode. Ne? Okay. Aber was soll's. Jedenfalls gibt es jetzt ein Update, wird schon ausgeliefert an die Leute. Und ja, ist ein Blick wert. Ich hoffe, dass die neue Funktionsweise euch jetzt nicht so sehr stört in dem alltäglichen Umgang. Es ist bei solchen Assistants immer ziemlich schwierig zu sagen. Normalerweise bin ich ja immer das Allerneueste und zwar sofort, aber die Bedienung des Assistants sollte sich möglichst überhaupt nicht verändern, denn ja, ich habe es schon mal gesagt, ne, wenn ich dann neu erlernen muss, wie ich meine Lampe einschalte, ist das schon ziemlich nervig. Xiaomi hat jetzt vorübergehend das Update auf MIUI 12 gestoppt, weil es gibt offenbar da ein paar Probleme. Etliche Geräte hatten danach Schwierigkeiten nach dem Update, verschiedene. Und jetzt ist auch tatsächlich offiziell gestoppt worden. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht stimmt. Man möchte also jetzt erstmal gucken, was da dran ist. An den Beschwerden der Leute, die eben das geupdatet haben und dann eventuell hier nochmal einen Fix machen, bevor das Update wieder neu eingespielt wird. Das Honor Magic 3 ist auch hier im in den Rumors, ja, in den Gerüchte, in der Gerüchteküche vertreten. Das soll nämlich angeblich mit einer Kamera unter dem Display kommen, also quasi ohne sichtbare Aussparung für die Kamera auf dem Display. Möglich macht das wohl dieses diese Übereinkunft oder der Kauf von diese Verträge mit dieser Firma, ja. Ich habe das letzte Woche gesagt, welche das war. Und die scheinen die einzigen vernünftigen sagen wir mal, in dieser Technik hier was anbieten zu können unter Display-Kameras. Ja, ich schrecke immer vor dem Namen noch zurück, ja, under Display-Kamera. Also, da muss unbedingt ein neuer Name gefunden werden. Ja. Also man hat ja schnell so gesagt, ja, so Notch, ja, Pinhole, aber under Screen-Kamera? Nee, da muss unbedingt was anderes gemacht werden. Oh nein. Ja, das Honor Magic 3 wird sowieso eine interessante Geschichte werden, denke ich. Hier wird es ein 120 Hertz Bildwiederholfrequenzschirm sein. Ja, und man erwartet auch LPDDR5 RAM, UFS 3.1 Storage und vor allem soll in diesem Honor Magic 3 der neue 1020 Kirin Prozessor verarbeitet sein. Ja, die das Honor Magic 3, also die Magic-Reihe ist ja immer so ein bisschen die Spielwiese von Honor. Ja. Mal sehen, wie das da aussieht, ob da wieder neue Akzente gesetzt werden können. Mal gespannt. Also die technischen Daten hören sich, also zumindest das, was bekannt ist, schon mal gut an. Tja. Aber wenn ich mir das Gerät angucke, muss ich auch sagen, da fehlt mir so ein bisschen der Kick. Okay, an der Display-Kamera, interessiert mich null, ob da ein Pinhole dran ist. Ja, ich habe da kein Problem damit. Es fehlt dem Gerät irgendwas. Also das ist für mich 0815 Handy. Ja. So. Guck ich an und ja, okay, halt ein Handy. Was ist da? Das ist die Besonderheit. Ne? Also, naja. Gut, damit haben wir auch den Newsblock erstmal abgeschlossen. Jetzt muss ich mal gucken. Heute sind wir auch relativ gut in der Zeit. Community News gibt es eigentlich heute nicht. Hab heute schon in der Community geschrieben, was ist denn hier los? Nuklearschlag oder was? Na, der Einzige, der sich gemeldet hat, war der Arndt. Der hat dann auch gesagt, ja, es wird wieder gearbeitet. Ja, aber es gab auch schon vor Covid-19 Arbeit und trotzdem war was los in der Community. Also, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Vielleicht sind ja jetzt wieder Leute in Urlaub gefahren. Das kann ja auch sein. Ne? Das würde ich allerdings nicht begrüßen. Ja? Das ist noch viel zu früh. Ja. Guckt euch mal an. Ich weiß nicht, bei uns hat man das Gefühl, ist alles schon vorbei. Auf der Welt steppt der Corona-Bär. Und es ist doch wirklich interessant, wie man sich immer wieder zurückzieht in seinen eigenen Bereich und macht, als ob nichts passiert ist. Ja, es wird schlimmer. Es geht gerade ab wie Sau auf der Welt. Ja, es sterben jeden Tag mehr Leute. Und wir machen hier so, alles okay, dann ist ja vorbei. Ne? So, nee, ist nicht vorbei. Wenn die Urlauber zurückkommen und es mitbringen wieder, dann haben wir aber ein riesengroßes Problem. Ja. Ein riesengroßes Problem. Okay, aber ich drifte total ab, ja. Also, keine großen Community-News, jetzt kommen wir zur App der Woche. Tja, war gar nicht so einfach diese Woche. Ist ja glatt gelogen. Natürlich, das war heute, diese Woche war es mega einfach. Und zwar ist es, ihr werdet es kaum glauben, die Corona-Warn-App. App der Woche, ganz klar, ladet sie euch runter, auf jeden Fall. Es hat lange genug gedauert, viel zu lange, meiner Meinung nach. Allerdings kann man getrost sagen, dass sie halt trotzdem allen hin und her, Datenschutz, Nutzen und so weiter, ein einigermaßen guter Mittelweg gefunden wurde. Ich hätte mir zwar gewünscht, dass es eine zentralisierte Lösung gibt, wo auch Institute wie das Robert-Koch-Institut und auch eventuell andere medizinische Institute durchaus hier Nutzen davon gehabt hätten. Das ist nun mal halt nicht der Fall. Aber immerhin hat der Nutzer dieser App eventuell einen Nutzen davon. wenn genug mitmachen. So sieht's aus, ja. Trotzdem, 10 Millionen ist eine super Sache, aber trotzdem kann da noch was passieren, meiner Meinung nach. Ja, da kann ruhig noch mehr Leute das installieren. Ich habe die auch ausgiebig jetzt geprüft, getestet. Der Stromverbrauch ist quasi null. Da hat das RKI nicht gelesen. Es taucht noch nicht mal auf bei mir. Und ich habe auch keinerlei mehr Stromverbrauch erwartet. Ehrlich gesagt, das war nicht meine Priorität. Also ich hätte durchaus auch 10% des Akkus am Tag geopfert für so eine App. Das ist ziemlich wichtig. Aber es ist überhaupt nichts zu merken von dem Stromverbrauch. Das heißt, dass auch tatsächlich das Bluetooth LE benutzt wird, was eben extrem wenig Stromverbrauch, kaum merkbar ist. Die Nutzung der App ist ausgelegt darauf, dass die Leute das freiwillig machen, ganz klar. Und das funktioniert nur dann eben, wenn viele Leute diese App nutzen und wenn sie die App auch richtig bedienen. Ja. Um selbst Warnung zu bekommen, ist nicht viel notwendig. Ja. Man startet die App einfach, man installiert die, startet die einmal, gibt eben die entsprechenden Dinger frei. Und dann wird hier geschaut, wenn ein Gerät ebenfalls mit der Corona-App drauf in die Nähe kommt, erkennen sich quasi diese Apps, diese Geräte untereinander. Das funktioniert auch zwischen iPhone und Android und auch mit den Apps der europäischen Nachbarn. Und dann wird geguckt, hat dieser Mensch oder diese App, der Benutzer, ja, eingetragen, dass er infiziert ist. Und dann kann eine Risikoabschätzung erfolgen. Ja. Anhand von dem, dass zum Beispiel diese Leute vorher in Kontakt waren mit anderen wiederum, die waren wieder mit diesen Leuten in Kontakt und so weiter und so weiter. Wie gesagt, eine Rückverfolgung der Infektionsketten ist leider damit nicht möglich, weil sie eben nicht zentralisiert ist, sondern es ist nur eine Risikobewertung für den persönlichen Gebrauch hier notwendig. Es ist übrigens auch wichtig, dass Leute, die eben nicht infiziert sind, sich diese App installieren, damit auch geschaut werden kann, wie ist der Kontakt gewesen mit den mit Leuten, die wiederum Kontakt hatten mit anderen Leuten. Ja, also das geht ja über mehrere Sachen. Zum Beispiel, ja, du kennst jemanden, der hat, mit dem warst du vor 4 Tagen zusammen, so, der tut jetzt eintragen, okay, ich habe einen Test gemacht, kriegt, ich bin infiziert. So, dann wirst du quasi eingeordnet. Ja, okay, du hattest mit jemand Kontakt vor 4 Tagen oder 5 Tagen, der nun als infiziert gilt. Somit wirst du praktisch als Risiko, als Teilrisiko eingestuft. Das hat keine negativen Auswirkungen auf dich, aber andere Leute können dann ihr Risiko wiederum, ihre Risikobewertung wieder sehen, ja, wenn die so und so viele Minuten in der Nähe waren von dir, dann steht dort zum Beispiel, okay, also ja, etwas erhöhtes Risiko, ja, und so weiter. Und irgendwann kann man dann halt auch, wenn das Risiko zu hoch ist, kann man sich dann auch testen lassen selbst und so lebt dann einfach diese App weiter. Und jemand, wenn dann also klar ist, nein, du hast keine Infektion, dann wird dein Risiko wieder sozusagen runtergesetzt. Wenn ja, dann wird diese Kette weitergeführt. Derjenige, der dann mit dir wiederum Kontakt hatte, kriegt eine Warnung oder eine Warnstufenerhöhung und so weiter und so weiter. Dabei wird immer bleibt immer alles anonym. Das ist auch mein Kritikpunkt in dem Falle, dass auch die Gesundheitsämter hier nur nackte Zahlen noch nicht mal das, ja, aber dass die eben die Gesundheitsämter eben keine Rückinfo bekommen, so dass es eben wirklich alles nur von Person zu Person gemacht wird, ohne Zentrale, die das speichert, und somit ist es natürlich klar, eine gewisse Einschränkung bei der Nützlichkeit dieser App vorhanden. Dennoch ist die extrem wichtig. Man kann nämlich dann auch anhand von diesen Warnstufen sehen und auch selbst abschätzen, hier, ne, ich gehe jetzt zum Test, dann kann man auch hier das vorzeigen, kann sagen, hier, ne, guck mal an, ich habe hier mit Leuten eventuell Kontakt gehabt, die infiziert sind und ich möchte jetzt einen Test und basta. Ja. Und dann wird ebenfalls hier wieder diese Infektionskette unterbrochen, falls dann eben man in Selbstquarantäne sich begibt. Ja. Die Daten werden ebenfalls nur auf dem Smartphone gespeichert und auch nach 14 Tagen gelöscht, sodass dann diese Risikobewertung immer wieder neu gemacht wird, ganz klar. Also es ist eine recht sichere Sache. Jetzt habe ich mich gefragt, wie das gemacht wird bei der Meldung mit, also wenn man infiziert ist. Stellt euch mal vor, was das eine Katastrophe geben würde, ne, bei unseren Trollen, die da unterwegs sind, wenn man das einfach so eintragen könnte. Zum Glück ist es nicht so. Also wer positiv getestet ist, bekommt vom Gesundheitsamt einen QR-Code. Der wird dann eingescannt in die App. Und nur dann wird auch tatsächlich in der App das so geführt. Es ist also nicht so, dass man einfach ohne dieses Schreiben vom Gesundheitsamt sich hier eintragen kann, dass man infiziert wäre. Und das ist eben, wie gesagt, auch sehr, sehr wichtig, dass es so einfach nicht geht. Sonst würden bald alle Leute auf ihrem Handy, ne, Panik schieben, weil sie die Mahnung kriegen. Zum Glück ist das also ausgeschlossen und damit richtig gut. Also, die App vom Robert-Koch-Institut, das ist die richtige. Bitte nicht auf irgendeine andere Corona-App gehen. Zum Glück hat da Google auch reagiert. Und wenn man hier Corona-Warn-App eingibt, gibt es nur noch diese App angezeigt. Und das ist besonders wichtig. Es ist eben die Corona-Warn-App vom Robert-Koch-Institut. Und auch das Logo ist eigentlich relativ auffällig, schwer zu beschreiben natürlich jetzt. Ich habe natürlich die App auch verlinkt, die richtige App. Und damit werdet ihr die auch einfach finden, falls ihr die nicht schon alle installiert habt. Nein, diese App ist nicht geeignet, um irgendwas zu überwachen oder sonstiges. Ja, das geht per se nicht. Sondern das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach leider, ja, nicht so einfach oder nicht hart genug, nicht straff genug organisiert, aber okay, ich kann es ja verstehen, dass es da Bedenken gab und das hier ist ein guter Mittelweg. Ja. Entgegen manchen Behauptungen, es funktioniert natürlich auf Huawei-Geräten. Mittlerweile hat Huawei auch den diese Corona dieses Corona-API in seinem Framework installiert, also unabhängig davon, ob ihr jetzt hier diese Dienste noch vollends nutzen könnt oder nicht. Huawei hat diesen die Corona-Warn-App bereits eingetragen in der Liste, sodass die auch zum Beispiel nicht beendet wird, wenn ihr so ein Gerät habt. Also maximal müsst ihr ein Update eben machen, geht in die App-Gallery und dann kriegt ihr das sofort angezeigt, wenn dort ein Update für eure Geräte vorhanden ist. Je nach Einstellung ist das auch schon automatisch im Hintergrund passiert und von daher funktioniert es einwandfrei für eure Geräte. Gut. Also App der Woche, diesmal schlicht und ergreifend die Corona-Warn-App, ist zwar jetzt nicht unbedingt diese super tolle, wunderbare Spaß-App, aber die zurzeit wohl eine der wichtigsten Apps überhaupt. So, bin froh, dass heute die Folge rum ist, weil irgendwie habe ich heute, kriege ich keinen vernünftigen Satz zustande, falls ihr das nicht schon gemerkt habt. deswegen kommen wir auch jetzt zum Ende. Das war's für diese Woche vom Antcast. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, in der Line-Community könnt ihr alles loswerden. Ja? Link dazu findet ihr in den Shownotes. Da ist auch noch ein Link zu dieser Corona-Warn-App und natürlich auch zu dem Artikel für die besseren Fotos zu machen, beispielsweise. Ja. Da könnt ihr dich sehen. Und diese Links findet ihr in euren Shownotes. Irgendwo in eurem Netcast-Podcast-Player müsst ihr das sehen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.